Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Dresden, 24. April 1786. Weil ich euch doch diesen Abend nicht selbst empfangen kann, so soll es wenigstens mein Brief. Ich befürchtete, nicht genug Schlafstellen im Posthause anzutreffen und beschloss also lieber wegzubleiben, weil ich doch zweifle, dass mir Dorchen in ihrem Schlafzimmer Platz einräumen wird. Wie freue ich mich, dass ich euch mir wieder so nahe weiß. Ihr selbst, hoffe ich, werdet mit Vergnügen wieder unter euer Dach zurückkehren. Morgen früh denke ich euch in Meißen beim Kaffee Gesellschaft zu leisten. Versprecht mir aber, dass ihr vor 8 Uhr nicht abreisen wollt, da es euch einerlei ist, ob ihr gegen 11 oder 12 Uhr in Dresden seid. So habe ich einen Einfall gehabt, ob wir nicht diesen schönen Morgen dazu anwenden könnten, Meißen und die Gegend gelegenheitlich zu sehen. Es ist übrigens nur eine Idee, die ich sehr gern aufgebe, wenn sie euch im geringsten genieren sollte. Ich hatte Lust, der Minna die Klüstiermaschine nach Meißen entgegenzuschicken, weil ich sie nach der Zerbsterreise für ein notwendiges Möble halte, aber ich besorge, dass man sie auf der Briefpost nicht annimmt. Auf Abschlag also, willkommen in Meißen, morgen sehen wir uns wieder. Schlafet wohl. S.